Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 398 an Goethe, Jena, den 5. Januar 1798. Meine Hauswirte können den freundlichen Empfang, den Sie bei Ihnen erfahren, und die schönen Sachen, die Ihnen gezeigt worden sind, nicht genug rühmen. Wirklich wundere ich mich über den Anteil, womit der Alte über diese Kunstwerke spricht, und der Künstler hat Ursache, sich seiner Wirkung auf eine solche Natur zu freuen. Es tut mir sehr leid, dass Ihre Anherokunft so viele Verzögerungen findet, da ich nach einem früheren Brief von Ihnen schon vom Christtag an darauf rechnen konnte. Unterdessen habe ich einige Schritte weiter in meiner Arbeit gewonnen und bin im Stand, Ihnen viermal mehr als der Prolog beträgt vorzulegen, obgleich noch nichts von dem dritten Akte dabei ist. Jetzt, da ich meine Arbeit von einer fremden Hand reinlich geschrieben vor mir habe und sie mir fremder ist, macht sie mir wirklich Freude. Ich finde augenscheinlich, dass ich über mich selbst hinausgegangen bin, welches die Frucht unsers Umgangs ist, denn nur der vielmalige, kontinuierliche Verkehr mit einer so objektiv mir entgegenstehenden Natur, mein lebhaftes Hinstreben danach und die vereinigte Bemühung, sie anzuschauen und zu denken, konnte mich fähig machen, meine subjektiven Grenzen so weit auseinander zu rücken. Ich finde, dass mich die Klarheit und die Besonnenheit, welche die Frucht einer späteren Epoche ist, nichts von der Wärme einer früheren gekostet hat. Doch es schickte sich besser, dass ich das aus Ihrem Munde hörte, als dass Sie es von mir erfahren. Ich werde es mir gesagt sein lassen, keine andere als historische Stoffe zu wählen. Frei erfundene würden meine Klippe sein. Es ist eine ganz andere Operation, das Realistische zu idealisieren, als das Ideale zu realisieren, und Letzteres ist der eigentliche Fall bei freien Fiktionen. Es steht in meinem Vermögen, eine gegebene, bestimmte und beschränkte Materie zu beleben, zu erwärmen und gleichsam aufquellen zu machen, während das die objektive Bestimmtheit eines solchen Stoffs meine Fantasie zügelt und meiner Willkür widersteht. Ich möchte wohl einmal, wenn es mir mit einigen Schauspielen gelungen ist, mir unser Publikum recht geneigt zu machen, etwas recht Böses tun und eine alte Idee mit Julian, dem Apostaten, ausführen. Hier ist nun auch eine ganz eigene, bestimmte historische Welt, bei der mir's nicht leid sein sollte, eine poetische Ausbeute zu finden und das fürchterliche Interesse, das der Stoff hat, müsste die Gewalt der poetischen Darstellung desto wirksamer machen. Wenn Julians Misopogon oder seine Briefe übersetzt, nämlich in der Weimarischen Bibliothek sein sollten, so würden Sie mir viel Vergnügen damit machen, wenn Sie sie mitbrächten. Die Charlotte Kalb, hör ich, soll wirklich in Gefahr sein, blind zu werden. Sie wäre doch sehr zu beklagen. Leben Sie recht wohl. Ich lege hier etwas von Körnern bei, was er über Ihren Pausias schreibt. Haben Sie die Güte, mir den Humboldtischen Brief, den ich auf den Montag beantworte, zurückzusenden. S.C.H.